unsere Schande leuchtete in des Feuers Schein. Ist an seinem Brand dein Entschluss nicht gereift, du kannst so ruhig sein. Lichter hält. Gott, Gott, wir freuen.